zu klein, den weder Welt noch Himmel fassen. Trotzdem der Erde Kreis zu klein, erscheinet uns dies ewige Licht, dies ewige Licht, so wird in Führung Gottes Licht, als dieses Licht des Kinder hasse. Erscheinet uns dies ewige Licht, so wird in Führung Gottes Licht, als dieses Licht des Kinder hasse. Gott, den der Erdenkreis zu klein, Gott, den der Erdenkreis zu klein, den in jeder Welt noch Himmel fassen.